Telekom Doppelfernsprecher Zossener Straße 37, direkt neben dem U-Bahnhofaufgang an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Schild der BVG, das hier am U-Bahn-Eingang angebracht worden ist, mit der Aufschrift: Sehr geehrte Fahrgäste, die BVG wird bestreikt. Nach Beendigung des Streiks werden wir den Betrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.bvg.de und über das BVG Callcenter 030 19 449. Ansonsten gehört zu meiner zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung ein Stromhäuschen, auf dem ein Aufkleber angebracht ist. Dort steht Hochspannung Lebensgefahr, und zwar gleich auch noch in drei anderen Sprachen, und zwar in Türkisch, vermutlich Polnisch und Griechisch. Ganz unten steht Berliner Kraft und Licht BIWAG AG. Auf diesem Stromhäuschen ist auch ein weiteres, bereits halb abgerissenes Plakat angebracht mit der Aufschrift Aktionskonzert. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das ist der deutsche Imperialismus. Dort ist dann das Programm aufgeführt, unter anderem ein Hauptreferat zum Thema Geschichte, Stärke und Rolle des deutschen Imperialismus, ein Nebenreferat zum Thema Der Hauptfeind steht im eigenen Land, sowie ein Nebenreferat zum Thema Methoden und Praxis des anti-imperialistischen Kampfes, Ideen für die zukünftige Arbeit entwickeln. Ansonsten, das Ganze ist übrigens eine Veranstaltung des anti-imperialistischen Blocks auf der LLL-Demo. Ansonsten gehört zur Ausrüstung ein zusammengefegter Haufen Laub und Müll, der hier vor dem Stromhäuschen oder Umspannhäuschen aufgetürmt ist, sowie ein unbeschäftigter Imbissbudenbesitzer, der hier aufgrund der fehlenden Fahrgäste heute kaum etwas verkauft haben wird. Ansonsten hier in der Zossener Straße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.